Hey, hör mal, wir müssen jetzt wirklich echt was machen, Junge. Sonst muss ich nämlich, glaube ich, echt mal die Fäuste fliegen lassen.